Erster nach diesen Dingen reiste Esra. Er war der Sohn von Seraja. Seraja war der Sohn von Asaja. Asaja war der Sohn von Hilkia. Artasasta war König von Persien. Zweiter Hilkia war der Sohn von Salum. Salum war der Sohn von Zadok. Zadok war der Sohn von Ahitob. Dritter Ahitob war der Sohn von Amaja. Amaja war der Sohn von Asaja. Asaja war der Sohn von Merajot. Vierter Merajot war der Sohn von Seraja. Seraja war der Sohn von Ossi. Ossi war der Sohn von Bulki. Fünfter Bulki war der Sohn von Abisua. Abisua war der Sohn von Pinehas. Pinehas war der Sohn von Eliasar. Eliasar war der Sohn von Aaron, dem Hohenpriester. Sechster dieser Esra kam von Babel. Er war ein Schriftgelehrter. Er kannte das Gesetz von Mose sehr gut. Gott, der Gott Israels, gab dieses Gesetz. Der König gab Esra alles, was er wollte. Denn Gott half Esra, 7. Viele Israeliten zogen mit Esra nach Jerusalem. Auch Priester, Leviten, Sänger, Torhüter und Tempeldiener gingen mit. Das war im 7. Jahr von König Artasasta. 8. Esra kam im 5. Monat in Jerusalem an. Es war das 7. Jahr des Königs. 9. Am 1. Tag des 1. Monats begann Esra die Reise von Babel. Am 1. Tag des 5. Monats kam er in Jerusalem an. Sein Gott half ihm sehr. 10. Esra wollte das Gesetz Gottes studieren. Er wollte es befolgen. Er wollte den Menschen in Israel die Regeln und das Recht lehren. 11. Hier ist der Brief, den König Artasasta gab. Er gab ihn Esra, dem Priester und Schriftgelehrten. Esra kannte die Gebote und Regeln Gottes für Israel. 12. König Artasasta, der König über alle Könige, schreibt an Esra. Esra ist Priester und Schreiber des Gesetzes vom Gott des Himmels. 13. Ich befehle, jeder aus dem Volk Israel, der will, darf mit dir nach Jerusalem gehen. Das gilt auch für Priester und Leviten in meinem Reich. 14. Der König und seine 7 Berater senden dich. Du sollst das Gesetz deines Gottes prüfen. Du sollst sehen, wie es in Juda und Jerusalem ist. 15. Du sollst Silber und Gold mitnehmen. Der König und seine Berater geben es freiwillig. Es ist für den Gott Israels, der in Jerusalem wohnt. 16. Du sollst auch alles Silber und Gold mitnehmen. Das bekommst du in der Provinz Babel. Das jüdische Volk und die Priester geben auch freiwillig Geld. Es ist für den Tempel ihres Gottes in Jerusalem. 17. Mit diesem Geld sollst du Stiere, Widder und Lämmer kaufen. Kaufe auch die Opfergaben für Essen und Trinken. Du sollst sie auf dem Altar im Tempel eures Gottes in Jerusalem opfern. 18. Was du und deine Brüder mit dem restlichen Silber und Gold tun wollt, das tut. Macht es so, wie es der Wille eures Gottes ist. 19. Die Geräte für den Dienst im Tempel deines Gottes sollst du bekommen. Bringe sie alle zu Gott in Jerusalem. 20. Wenn du noch mehr für den Tempel deines Gottes brauchst, nimm es aus der königlichen Schatzkammer. 21. Ich, König Artasasta, befehle allen Schatzmeistern jenseits des Flusses, tut alles genau, was Esra verlangt. Esra ist der Priester und Schreiber des Gesetzes vom Gott des Himmels. 22. Gebt ihm bis zu 100 Talente Silber. Gebt ihm auch bis zu 100 Chorweizen. Und bis zu 100 Bath Wein und bis zu 100 Bath Öl. Gebt ihm Salz, so viel er braucht. 23. Alles, was der Gott des Himmels befiehlt, muss für seinen Tempel getan werden. Macht es pünktlich. So wird kein Unglück über das Reich des Königs und seine Söhne kommen. 24. Ihr sollt wissen, niemand darf Steuern oder Abgaben verlangen. Das gilt für Priester, Leviten, Sänger, Torhüter und Tempeldiener. Auch Arbeiter am Tempel Gottes müssen nichts zahlen. 25. Du, Esra, sollst Richter und Beamte einsetzen. Nutze die Weisheit deines Gottes dafür. Sie sollen dem Volk jenseits des Flusses Recht sprechen. Sie sollen die Gesetze deines Gottes kennen. Wer die Gesetze nicht kennt, den sollt ihr lehren. 26. Wer das Gesetz deines Gottes nicht befolgt, wird bestraft. Wer das Gesetz des Königs nicht befolgt, wird auch bestraft. Die Strafe kann der Tod sein oder Verbannung. Es kann auch eine Geldstrafe oder Gefängnis sein. 27. Gelobt sei Gott, der Gott unserer Väter. Er gab dem König die Idee. Der König wollte den Tempel Gottes in Jerusalem ehren. 28. Gott sorgte dafür, dass ich Gnade fand. Der König, seine Berater und seine Fürsten waren freundlich zu mir. Ich bekam Mut, weil Gott mir half. So versammelte ich die Familienoberhäupter Israels. Sie sollten mit mir nach Jerusalem gehen.